Deutschlandfunk Kultur heute. Der Film Das melancholische Mädchen von Susanne Heinrich hat gestern den Max-Ophüls-Preis gewonnen. Warum? Das erklärt hier Jurymitglied Friedrich Mücke. Da ist eine Handschrift da, die so scharf ist und so klar. Und natürlich setzt er sich politisch ein und auseinander. Das muss man einfach prämieren. Das ist jetzt einfach 2019 und der Film passt einfach komplett in die Zeit. Man kann dem Film ein großes Publikum wünschen, gerade auch deswegen, weil der Diskurs stattfinden muss. Über den Film Das melancholische Mädchen, die Preisträgerin Susanne Heinrich und über das 40. Max-Ophüls-Festival spreche ich nun mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suessland. Herr Suessland, das klingt ja erstmal sehr verkopft. Gendertheorie, Neoliberalismus, wie erzählt denn dieser Film oder wie erzählt die Hauptfigur diese Themen? Ja, gar nicht verkopft jedenfalls. Das ist schon ein, wenn man so will, intellektueller Film, ja, aber es ist auch ein großer Spaß. Es ist ein sehr witziger Film, ein kurzweiliger Film. Nur die Form ist streng. Es sind 14 Kapitel. Man kommt auch nie raus in die Natur, sondern man bleibt in einer, wenn man so will, künstlichen, jedenfalls offensichtlich gebauten Welt. Es sind auch ziemlich viele Kulissen da. Es sind pastellige Farben. Es gibt unzählige Anspielungen auf die Filmgeschichte, eben auch auf Frauenfiguren in der Filmgeschichte. Insofern mag da Gender-Theorie eine Rolle spielen, aber sie kommt ganz beiläufig daher. Das ist kein Film, der irgendwie seine Inhalte aufdrängt und man langweilt sich da nicht. Das klingt fast so ein bisschen wie, pardon, ein Mädchenfilm. Ach, es heißt ja nicht die melancholische Frau. Insofern müsste man vielleicht die Regisseurin fragen, ob das ein Mädchenfilm ist. Es ist ja immer die Frage, was ist ein Mädchen? Allemal bei einer Filmemacherin wie Sofia Coppola meint das eine bestimmte Perspektive, eine junge, frische Perspektive. Girls Stuff, das gibt es ja auch in Amerika als Theorie. Und es mag schon sein, dass das hier auch eine Rolle spielt. In jedem Fall heißt Mädchen nicht kleine Frau, irgendwie bescheidene oder passive. Ganz und gar nicht. Das ist eher eine kesse, flippige junge Frau. Wie typisch ist denn dieser Film oder wie anders ist dieser Film? Also wie stark steht er vielleicht im Kontrast zu den anderen Filmen, die dieses Jahr auf dem Festival gezeigt wurden? Ja, das tut er unbedingt. Das hat ja auch diese Wortmeldung des Jurymitglieds ganz gut gezeigt. Das ist eine Ausnahmeerscheinung im Programm. Es gab schon noch mindestens einen anderen Film, den will ich auch gerne erwähnen, Stern von Anatole Schuster. Das ist auch ein ganz toller Film und eine Ausnahmeerscheinung. Es ist gleichzeitig das absolute Gegenteil von dem melancholischen Mädchen, denn das ist wirklich so ein improvisierter Film, bei dem eigentlich sehr viel draußen auf einer Berliner Straße stattfindet. Das melancholische Mädchen ist ein Film, der in jedem Fall wie Stern gegen das steht, was ich mal Konfektionskino nennen möchte. Also gegen das Kino, was so in den Fördergremien, in den Redaktionssitzungen der produzierenden Fernsehsender offenbar gewollt wird. Ein sehr formatiertes Kino, ein Kino, das immer Geschichten erzählt, das immer Charaktere hat, mit denen man sich unbedingt identifizieren muss, als wäre das so schrecklich, wenn man Menschen begegnen würde, die anders sind als man selber. Und ich glaube schon, dass die Jury, das ist ja eine hochkarätige Jury gewesen, bedeutende Regisseure, Schauspieler, Produzentin, Castingagentin, die wichtigste des deutschen Films, das sind Leute, die wissen, wovon sie reden. Und die wollten, glaube ich, schon mit diesem Preis ein Zeichen setzen gegen dieses Konfektionskino. Wenn man schaut, was erst die Filmakademie vornominiert hat vor ein paar Wochen, das geht einfach nicht. Jeder Film, der ein bisschen anders ist, der wird da schon vorher rausgekegelt und am Schluss kommt immer wieder das Gleiche. Das langweilt extrem, das langweilt offensichtlich auch die Profis in der Jury. Insgesamt wurden ja gestern Abend in Saarbrücken 17 Preise vergeben. Wie sieht es denn da mit den anderen Filmen aus? Sind die auch sowas wie ein Statement, also die Auszeichnung? Ja, manche schon. Es ist vielleicht, also ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, wenn bei diesem Festival sowohl der beste Kurzfilm wie der beste mittellange Film, es gibt ja mehrere Wettbewerber, aus Österreich stammt. Weil man eben unter den deutschen Filmen zwar so schon ganz anständige, gute Filme findet, aber die Österreicher machen dann noch präzisere, schärfere, übrigens auch oft sehr viel witzigere Filme, wie in diesen beiden Fällen. Ansonsten der Dokumentarfilmpreis, der ging an einen deutschen Film, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ich glaube, dass es insgesamt schon ein gutes Jahr war, aber gerade beim Spielfilmwettbewerb war, wenn man da hingeschaut hat, es gab immer so die gleichen Stoffe. Es waren wahnsinnig viele Beziehungsgeschichten. Man glaubt ja in den letzten Jahren, das lässt ein bisschen nach. Dieses Jahr kam es mit Macht wieder. Paare, die sich streiten und auch so ein bisschen aufeinander hocken ohne große Entwicklung. Das ist nicht sehr spannend zu sehen, zumindest nicht, wenn man es im Dutzend sieht. Das Max-Ophüls-Festival ist ein Festival ausdrücklich für Nachwuchsfilmer. Lassen Sie uns doch noch mal kurz Bilanz ziehen. Anlässlich der 40. Ausgabe, wie wichtig war und ist das Festival für die junge deutsche Filmgeneration? Es ist das wichtigste Festival des deutschsprachigen Nachwuchsfilms. Das kann man ganz klar sagen. Hier wird man entdeckt. Und es ist natürlich auch interessant, wenn man sieht, die guten Filme, die hier liefen, Stern habe ich genannt und der Preisträger Das melancholische Mädchen, das sind offensichtlich ja auch Filme, die von der Berlinale abgelehnt wurden. Das muss man sagen, sonst würden die nämlich in ein paar Wochen auf der Berlinale laufen und nicht ihre Premiere in Saarbrücken haben. Also da merkt man schon auch, das ist ein Festival, was abseits vom Mainstream steht. Das ist gut so. Man muss auch sagen, dass die Filmemacherin Susanne Heinrich den Hauptpreis gewonnen hat, dass die ja zu jenen Rebellengruppe gehörte, den Studenten, die vor ein paar Jahren an der DFFB gegen den neuen Direktor protestiert haben. Insofern ist auch das nochmal ein politisches Zeichen. Es ist ein sehr politischer Preis, weil einfach dieser Eindruck, dass da bestimmte Gremien, meistens von älteren Leuten, die selber keine Filme machen, hier alles vorformatieren wollen, damit das Kino stromlinienförmig und kommerziell ist, dieser Eindruck ist schon sehr dominant und dagegen richten sich die Preise. Rüdiger Suchsland über die 40. Ausgabe des Max-Ophüls-Festivals. Gestern Abend wurden die Preise vergeben.